Herzlich willkommen, wie man an dieser Stelle, zum Sunday Service. Hier gibt es einen Haufen neuer Musik und ich hoffe, für euch ist was dabei. Eben gerade hörten wir BBO alias Stephen Wilkinson. Sein neuestes Album trägt den Titel Silver. Wilkinson ist wie die letzten drei der vier auch alle bei Warp erschienen. Und sein Track Dye the Water Green ist zu hören. Weniger rhythmisch als die vorherigen Werke, ein bisschen introvertierter und damit auch schon mal so ein bisschen die Stimmung vorgegeben für die heutige Sendung. Es gibt Musik von John Hopkins, Tricky ist dabei. dabei Kid A, dann die neueste Single von Austra, King Midas Sound, Bonnie Prince Billy, Deco Child sowie Come, die Band um Chris Brocker und Talia Zedek mit einem Re-Release ihres ersten Albums 11. Aber dazu mehr, erstmal geht's hier weiter, dazu mehr später wollte ich sagen, erstmal geht's weiter mit einem Remix der Dirty Projectors, ihr Track The Socialites, hier im Remix von Aluna George. I think she's the prettiest lady I've ever seen. Her hair, it has meaning, a volume and such a sheen. Sometimes I think maybe I could go and talk to her. We'll be right back. Die Dirty Projectors aus New York haben letztes Jahr mit Swing Low Magellan eine schöne Platte veröffentlicht. Ihr Track The Socialites jetzt nochmal hier in diversen Remixen am Start. Der gerade war eben von Aluna George, außerdem gibt es welche von Joe Godard und Faulty DL. Die anderen Herren haben ja auch noch ihre Hand an diesem Werk angelegt, sozusagen. John Simmons ist ein Texaner, der irgendwann dachte, ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten und mache jetzt nur noch Musik. Also Job hingeschmissen, die Gitarre gegriffen, Instrumente gelernt und eine Platte aufgenommen. Die hieß damals Through the Walls. Inzwischen hat er mehrere Platten veröffentlicht, ich glaube 3 Stück insgesamt, und ist auch nach Amsterdam gezogen und sein Debütalbum, was wie gesagt schon ein paar Tage alt ist, wird jetzt hier zumindest in Europa veröffentlicht. Und wir hören hier John Simmons mit seinem Track Crystal Blue. Sleep. Song Crystal Blue von John Simons von seinem Album Through the Walls erschien, ich glaube, so Anfang der Nullerjahre, also wirklich schon ein bisschen was auf dem Buckel, diese Platte, und aber jetzt nochmal wieder veröffentlicht, weil er, glaube ich, auch auf Tour kommt hier in Europa und natürlich dann auch seine alten Sachen mit im Gepäck haben möchte, kann man ja auch verstehen, will ja auch dann ein bisschen haben zum Leben, Brot, Geld und so weiter. Liebe natürlich auch, viele Fans, gehört auch noch dazu, für Musiker natürlich. Nightbats ist das Projekt von einem gewissen Vincent Yellen. Der hat eine Platte aufgenommen namens Country Sleep und die ist ein bisschen sehr heterogen. Manchmal klingt das nach sehr melancholischen Red House Painters, / Mark Kozelek, der Sänger der Red House Painters. Mal klingt es ein bisschen nach 60s, mal auch nach Jingle Jangle Pop und so richtig kann ich mich nicht entschließen, ob ich die Platte gut finden soll oder einfach nur durchschnittlich. Hier kommen Nightbats mit dem Jack Ramona. Right. Ramona wurde hier Tribut gezollt von Night Bats, einem Ein-Mann-Projekt aus den USA. Das Ganze von seinem Debütalbum Country Sleep. Wo wir gerade so ein bisschen bei Retro-Sounds sind. April March ist eine Sängerin aus Kalifornien, die auch schon seit vielen, vielen Jahren Musik macht. Eigentlich heißt sie Elena Blake und ist ein bisschen assoziiert oder verbandelt auch mit französischen Pop, französischen Chanson mit ein bisschen 60er-Jahre-Appeal. Sie hat jetzt eine Platte aufgenommen zusammen mit Aqua Serge. Aqua Serge sind Leute irgendwie aus dem Umfeld von Melodies Echo Chamber und Tame Impala. Und das Album hier heißt einfach nur Aqua Serge. And ja, April March sozusagen. Und hier kommen sie mit ihrem Track Black Bars. Schalala und viel Handclaps, das war der Track Black Bars von April March, hier zusammen mit der Band Aqua Serge, das Ganze vom gleichnamigen Album und es klingt, ganz ehrlich gesagt, wie ein Coveralbum von Stereolab, die haben auch mal so einen leicht französischen Touch gehabt, was den Gesang anging, natürlich weil Laetitia Sadier ja auch Französin ist und haben auch so einen Space Age Sound natürlich, aber den als erstes gehabt, April March und Aqua Serge sind da ein bisschen zu spät dran, zumindest was diesen Sound betrifft, aber trotzdem nette Platte, wenn man sich die Sachen nicht irgendwie übergehört hat, sowieso schon, dann ja, wie gesagt, ganz okay. Keith, Top of the Pops. Als nächstes, Top of the Pops ist ja so eine, weiß ich nicht, Fernsehmusiksendung in England, die es dort seit gefühlten 30 Millionen Jahren gibt. Und ein Künstler, Keith, Top of the Pops, ist britischer Musiker. Der steht einer Band vor, namens Minor UK Indie Celebrity All-Star Backing Band. Und da machen Mitglieder mit von Art Brew, The Blood Arm und We Are Scientists. Er selbst war auch gerade auf Tour im Vorprogramm von Art Brew zu sehen und veröffentlicht jetzt sein zweites Werk, Keith Top of the Pops 2, betitelt. Und die Musik darauf klingt schon so ein bisschen, sag ich mal, Indie-Mainstream-lastig. Hier kommt Proper Music von Keith Top of the Pops. Myself in the mood to listen to some Santana. Pay them according to their deeds. Pay them them according to their malicious acts, accordingly to their handiwork. Pay them and give them, yes, give them their consider the Lord's deeds. They do not consider the work of your hands. May you tear them down, never to rebuild them. Blessed is whoever listens to my plea for mercy. It be my strength and my shield. Let my heart trust to you. So I was helped and my heart exalted, so I will glorify you with this song. Be a stronghold for the deliverance of us. Deliver and bless every one of us. Yes, tend us and sustain. Den Sunday Service, wenn ihr gerade die Stimme erkannt habt, die hier gesungen hat, dann dürft ihr euch zu den Pop-Experten zählen. Das war natürlich ganz klar Will Oldham alias Bonnie Prince Billy. Na, so schwer das glaube ich auch nicht. Aber hier das Ganze zusammen mit The Marquis de Tren. Marquis de Tren, das ist Mick Turner, seines Zeichens Gitarrist von den Dirty Three. Und auch als Solo-Künstler schon sehr viele gute Platten rausgebracht. Nicht nur solo, sondern auch mit seinem Bandkollegen Jim White, den Schlagzeuger der Dirty Three. Zusammen nennen sich auch die Tren Brothers. Und hier ist er auch mit dabei bei dieser EP, The Marquis de Tren and Bonnie Prince Billy. Solemns heißt die. Drei Stücke nur drauf, leider, leider. Die haben schon mal vor, weiß ich gar nicht, 12 Jahren ungefähr zusammen eine EP aufgenommen. Bonnie Prince Billy und Mick Turner alias The Marquis de Tren. Und ich würde es gut finden, wenn die beiden wirklich mal öfters zusammenarbeiten würden, weil beide für sich schon Ausnahmekünstler sind und hier im Duett sozusagen sich eigentlich nur noch gegenseitig übertreffen können und das ganz, ganz, ganz großartig ist. Eben war der Track Solemn 28 zu hören und gleich noch ein Track von dieser EP und zwar Solemn 10. Hier kommen The Marquis de Tren und Bonnie Prince Billy. These wicked men, so proud and haughty, act is in. God is dead. They spring to slay innocence. They wait like lions to pounce upon the poor. They stoop, they crouch, and the guileless ever fall prey to their might. And they do this, they think, God is not mindful. He hides his face. He never looks. But you do look. You do look. Trouble and grief they have caused. Now, punish them, so that when we look for this wickedness, we will find. Nummer 10, also Number 10, das war The Marquis de Tran zusammen mit Bonnie Prince Billy, der Marquis de Tran alias Mick Turner, Gitarrist von den Dirty Three und hier, wie gesagt, auch noch sein Kollege Jim White mit am Werk, einem Schlagzeug. Die beiden sind extrem gut, wenn sie zusammen musizieren und wer diese Art von, das Streichen des Schlagzeugs und diese leichten Gitarrenläufe mag, der soll sich nochmal von Cat Power das Album Moonpicks anhören. Da haben die beiden auch die Rhythmussektion abgegeben und haben das ganz, ganz großartig gemacht. Hier, wie gesagt, dann zusammen mit Bonnie Prince Billy. Weiter geht's mit Musik aus den USA, mit Kid A. Da diesem Pseudonym verbirgt sich eine Dame, die heißt Ann Alexander Thivet, deshalb auch dieses Kid A, wahrscheinlich wegen den Vornamen Ann Alexander. Und die hat jetzt eine ganz, ganz wundervolle, einen wundervollen Track veröffentlicht. Bibi Blö heißt der. Und den gibt es in diversen Remixen und ich spiele euch hier die Demo-Version vor. Den hat sie selbst aufgenommen, diesen Track. Und der gefällt mir doch besser als dann wirklich die eigentliche Single-Version, weil die einfach ein bisschen mehr Charme hat und wirklich fantastisch klingt. But I guess that's your past. is all in the past. You never wanted me. You always lied to me. You never wanted me. I was trying to keep it real, but I guess that I broke the deal. I was trying to keep it real, too real for you, too real for you. You're not the girl. Charmant hingehaucht, dieser Track hier von Kid A. Die Sängerin kommt aus Virginia und ihr Track Baby Blue hat sie gesungen, aber Baby Bleu heißt der Ganze dann, zumindest schwarz auf weiß. Und ob es auch dem nächsten Album gibt, weiß ich gar nicht. Ich habe nicht so richtig die Dame bisher auf dem Zettel gehabt, aber es gilt dann vielleicht mal demnächst Ausschau zu halten. Austra, das ist Katie Stelmanis, eine Sängerin aus Kanada, die vor, ich glaube, 2 Jahren mit ihrem Debütalbum ziemlich für Furore gesorgt hat und jetzt mit Olympia demnächst ihr neues Werk veröffentlicht wird. Daraus schon mal für euch der Track Home. Stay away all night. What is it? Das war Austra mit ihrem Track Home. Man muss bedenken, dass Katie Stelmanis, die Dame hinter Austra, so eine klassische Opernausbildung, glaube ich, genossen hat und immer so einen leicht barocken Touch hat bei ihren Songs. Das passt hier ganz gut. Ist nicht übertrieben, wie ich finde. Das Ganze vom kommenden Album Olympia wird es heißen und erscheint Mitte Juni. Dort also noch ein bisschen, bis ihr dieses Werk in den Plattenläden stehen haben werdet. My Name is Music sind ein Duo aus Wien. Die heißen, oh Gott, Namen habe ich jetzt gerade nicht. Doch, da steht es, Phoebe Hall und Nikki Altmann. Die machen eine ziemlich witzige Musik auf ihrem neuesten Album Super Accelerator. Hier kommt der Track Suicide Attack in High Quality und achtet mal auf den Text. You're feeling bad. Just take a pill, cause feeling bad is really ill. You need success all your life. Just buy a dress or fuck your wife. Just buy a dress or fuck your wife. Just buy a dress or fuck your wife. We really know what's good for you. What's on TV is really true. You need success in all your life. Just buy a dress or fuck your wife. Just buy a dress or fuck your wife. Just buy a dress or fuck your wife. Money, sex and fun. Confess to success. Suicide attack in slow motion. Suicide attack in high quality. Take a pill, cause feeling bad is really ill. You'll need success all your life. Just buy a dress or fuck your wife. Money, sex and fun is all you need. Cause we confess to success. Suicide attack in slow motion. Musik. Musik aus Wien war das gerade eben und die sind in ihren Texten nicht gerade zurückhaltend. Sex and Fun is All You Need war da gerade eben zu hören, unter anderem bei dem Track Suicide Attack in High Quality. Mehr davon und auch wirklich gute Songs zu hören auf dem neuesten, dem dritten Album Super Acceleration von My Name is Music. Ihr den Sunday Service, der letzte Track von der ersten Stunde steht an und zwar John Hopkins, bisher bekannt als Produzent von großen Bands wie Coldplay oder auch Brian Eno, hat aber auch schon selbst eigene Sachen rausgebracht, das eher so im Hintergrund gemacht sozusagen. Jetzt gibt es von ihnen einen neuen Track, eine Single, das auch wahrscheinlich als kleines Vorläuten zum Denise erscheinenden Album. Mal schauen, hier kommt der Track Open Eye Signal von John Hopkins.